Gespenst der Stadt. Marmor viel zu glatt, wo es keine Menschen gibt. Aber wir sind hier und wir bleiben hier, weil es hier noch Menschen gibt. Menschen gibt. Wir sind auf der Fahrt nach einer neuen Art. Wir sind auf der Fahrt nach Menschenland. Utopia und kein Nimmer da, die Kinder sehen es schon, sehen es schon. Wir sind auch.